Warum war, als ich zur Welt kam, der Wald schon verteilt? Warum standen fest Tarif und Kataster? Du hast doch die Wahl zwischen dem Napf des dressierten Affen und der Litze, dem Diktaphon des Dompteurs. Ich wünsche mit Ziegenhirten im Regen zu kauern und mich mit Ballerinen und Korbmachern zu besprechen. Bete zu den kybernetischen Göttern. Erwirb Raketen, Börsenblätter und Brillen. Es behagt mir aber, mit einer Chimäre zu den Lofoten zu rudern und Calvados mit Kutschern und Komponisten zu trinken. Verschrotte lieber die Friese, die Orgeln. Stich die Kontrolluhr, zieh den Asbestanzug über, schieß! Ich zöge es vor, eine Frau, eine junge Basilika zu betrachten, Äpfel von patagonischen Ästen zu pflücken. Fülle den gut geschneiderten Balk mit Sägmehl und Ruhm, um den Hals hängt der Kreuze und Konten. Meine Kinder wünsche ich keineswegs zu verkaufen, sondern im Setzen der Segel, im Harponieren zu unterrichten. Zu unterrichten ist vom sicheren Endsieg der Metzger und in der Herstellung von Kadavern die Jugend. Ich wünsche Brot und Nüsse mit meinen Gästen zu teilen und mein Leben sorgfältig auszulegen wie eine... Schluss jetzt! Kreuzverhör, Ratenzahlung, Gaskammer oder Gehorsam, genügt deiner Wahlpflicht! Ich wünsch... Saboteur! Es behagt mir... Feigling! Mein Leben sorgfältig auszulegen wie eine Sammlung von schönen Kupferstichen auf den kühlen Fliesen im Sommerhaus.